Damit die Herrschaft des Rechts auf lange Zeit zementiert wird, ist es eine Notwendigkeit, die Privatautonomie uneingeschränkt anzuerkennen und zu schützen. Das hat direkte Implikationen für die Wirtschaftsordnung. Das private Eigentum ist sakrosankt und nicht Gegenstand staatlicher Gewalt. Der Staat darf daher das Eigentum weder besteuern, noch konfiszieren, noch seinen Gebrauch in irgendeiner Weise einschränken, außer wenn dies die Rechte Dritter berührt. Die Gemeinwohlbindung des Eigentums ist in einer Verfassung eine überflüssige Floskel. Eigentum schafft immer dann maximalen Wohlstand, wenn es kapitalistisch eingesetzt wird. Damit und nur damit ist dem Gemeinwohl am besten Genüge getan. Die freie Marktwirtschaft ist die einzige verfassungsmäßige Wirtschaftsordnung eines solchen Staates. Ihr das Attribut sozial voranzustellen, ist nicht notwendig, weil eine freie Marktwirtschaft automatisch das sozialste System ist, wenn man sie nur wirken lässt. Der Steuer- und Beraubungsstaat hat in einer freien Gesellschaft seinen Platz nur noch in den Geschichtsbüchern im Kapitel Dunkle Zeiten. Um das zu erreichen, muss der Staat auf seine Kernaufgaben beschränkt werden. Wenn er 1914 mit 12% des Bruttosozialproduktes und weniger als 100.000 Staatsbediensteten auskam, dann kann er das auch 2025. Der Träger aller ultimativen Staatsgewalt und aller damit verbundenen Rechte ist der Souverän, bestehend aus dem Volk, repräsentiert durch das Wahlvolk. Da das Volk dem Staat das Gewaltmonopol nur verleiht, hat der Staat im Umkehrschluss nicht das Recht, das Volk zu entwaffnen. Der freie, geistig gesunde und unbescholtene Bürger muss daher das Recht auf das Tragen von Waffen haben. Das ist die beste Rückversicherung gegen die Tyrannei. Die Werte, die dieses freie Land tragen, sind die der christlich-jüdisch inspirierten Aufklärung. Sapere aude. Habe den Mut, dich deines Verstandes zu bedienen. Es sind die 10 Gebote, die ultimativ die Privatautonomie und damit die Menschenwürde schützen. Es ist die Vermittlung der Werte der Freiheit, die im Laufe der Zeit die Säulen der Freiheit stützt und ihre Erosion durch kulturmarxistische Ideologien vorbeugt. Was in Amerika ausgesprochen wird als eine Nation unter Gott und was im Kaiserreich mit der Hoffnung Gott mit uns formuliert wurde, muss auch das Leitbild des freien Deutschlands und eines freien Europas sein. Es ist also die Stärkung der Gewaltenteilung, der Funktion des Volkes als Souverän, die Konzentration der Entscheidungsgewalt auf die Leistungsträger und die Kontrolle durch das in seiner freiheitlichen Überzeugung permanent gestärkte Wahlvolk, das die Ordnung der Freiheit stabil und langlebig machen wird. Seine Subsidiarität erinnert an das Heilige Römische Reich deutscher Nation. Sein Motto ist der Satz des Widerstandshelden von Stauffenberg: Es lebe das heilige Deutschland. Heilig, weil es die Privatautonomie und die Rechte des Einzelnen achtet und schützt, aber auch heilig, weil es die Werte und Traditionen einer vielhundertjährigen Geschichte des Heiligen Römischen Reiches achtet. Es macht damit den fehlenden Schritt von der unverzichtbaren und kategorischen Forderung des Grundgesetzes, die Würde des Menschen ist unantastbar, zu einer Umsetzung derselben.